Das wird jetzt ein Haufen Arbeit. Weiß ich doch. Das soll die Plackerei bedeuten. Mühsal und Kampf. Und Plops und fieses Knacksen. Ich weiß was. Was? Du? Ich? Nein. Weiß aber, gibt einen Ort, wo es nicht wichtig ist, ob einer oben auf und was taugt. Was denn? Südseeinsel, Kindergarten, Familienväter, mit schwarzem Schaf und keiner meckert. Wir zwei sind auch eingeladen. Ich? Nein, wir. Also ich. Genau. Weiß nicht so recht. Komm einfach. Suppe brodelt, Braten im Rohr. Onkelstimme kommt mir grantig vor. Der Wein wird warm, es verkocht die Soße. Das schwarze Schaf, wo bleibt es bloß? Wir warten, warten. Aber er kommt. Kann nicht. Du willst nicht. Warten, warten. Kommt bestimmt. Du willst nicht. Schwellenangst, weißt du? Tante, Vettern, Cousinen, alle sauer. Na los, sie reißen dir nicht den Kopf ab. Alle sauer. Kleine Verspätung, sauer. Na und? Aber ihnen unter die Augen, als Frag, Kopf ab, auch noch zu spät. Kopf ab. Er, immer schon unzuverlässig. Aber sein Wesen. Arbeitsscheu. Ich wollte willst ja, nicht. Wollte ja rechtzeitig. Warten, warten, warten, warten, warten. Miese Stimmung, garstige Musik. Pfannen scheppern, Töpfe klappern, Gäste am Verhungern, Kleinkinder sabbern. Die Jugend lümmelt auf dem Kanapee, es welkt dahin das kalte Buffet. Was ist denn mit deiner Stimme passiert? Erkältet. Klingt so künstlich. Jetzt aber weiter. Okay. Mach doch mal schneller. Gleich. Bald. Jetzt. Weißt du noch? Im Speisezimmer, am Kamin. Sie. Alles gut. Heile Segen. Sie. Immer voll Trost. Voll Liebe. Früher. Jetzt. Ist heute. Aber sie weiß, dass es ums Bemühen geht. Dass alles Scheitern. Verweigern zum Menschsein gehört. Sie bemuttert, er gibt Verantwortung ab. Drehen wir es um? Nein, nein, wir stellen bloß Fragen. Bitte. Wäre der Versager Frau, das Liebevolle am Kamin Mann? Liebe bleibt Liebe, bliebe Liebe. Ja, bliebe Liebe auf der Strecke? Aber nein. Schöne Worte, liebliche Musik. Gläser klirren, Besteck poliert, Schnittlauchduft, Suppe serviert. Keiner darf noch löffeln, alle verhärmt. Der Braten wird kalt, doch die Liebe wärmt. Heile Segen. Vater, Rechtsanwalt, warte. Der kommt ja gleich. Inga, Consulting-Dings, warte. Anlauf. Hopp. Vetter hopp, Charlie hopp, von der Stadtverwaltung. Müllabfuhr. Wartet. Er ist ja schon unterwegs. Tor ist zu. Offen. Ich geh rein. Die Zwillinge hochbegabt. Am Piano. Warten. Hör mal. Ich höre. Die unterhalten sich blendend, auch ohne uns. Und? Wo er nichts anderes zu tun hat. Kein Job. Gar nichts. Nichts als einmal auf Besuch zu uns. Ich geh rein und sag, da bin ich. Ich dreh mich um und renn davon. Nichts zu gebrauchen. Ich mach die Tür auf. Wir warten. Warten. Warten. Lauf die Treppe warten, hoch. Warten. Sie warten. Auf mich? Die Tür. Seine Schritte. Meine Schritte. Leicht. Seine Schritte. Federnd. Sein Atem. Mein Atem. Leicht. Ich bin da. Er ist da. Sein Hunger. Sein Hab Hunger. Hunger. Sein Durst. Hab Durst. Als erstes aber küsse ich ihr am Kamin die Hand. Küsst sie mir die Hand. Aus. Kitschig. Weil in Wirklichkeit gibt's das ja so eh nicht.